eine Stadt in 60 Sekunden. Heute Aachen. Einer Legende zufolge soll Karl der Große im Jahr 789 die Stadt, die heute als westlichste Großstadt Deutschlands gilt, gegründet haben, und zwar wegen der schwefelhaltigen Heilquellen. Auch seine Hauptresidenz legte er in Aachen an, weil er so oft wie möglich die Quellen zum Schwimmen nutzen wollte. Bereits vor Karl dem Großen waren übrigens die Römer in Aachen gewesen, aus demselben Grund. Nachdem 1656 ein Feuer fast alle Häuser der Stadt vernichtete und auch die Bäder niederbrannten, erfolgte in den Folgejahren der professionelle Wiederaufbau und eine Imageaufbesserung. Aachen wurde endgültig zu einem der größten Bäder in ganz Europa. Prominente wie Napoleon sowie zig weitere Fürsten und Prinzen besuchten die Heilquellen und auch heute noch sind sie geöffnet. Was Aachen sonst noch zu bieten hat, einen historischen Dom, ein historisches Rathaus, ein historisches Tor und ein nicht-historisches Universitätsklinikum. Außerdem nicht zu vergessen die Aachener Printen, die Lebkuchen, die nachweislich seit 1820 nicht nur zur Weihnachtszeit verspeist werden. Eine Stadt in 60 Sekunden.